Wer würde, wenn er Apocalypse Now sieht, auf die Idee kommen, er müsse Joseph Conrads Herz der Finsternis gelesen haben, um zu verstehen, was der Film ist? Coppolas Meisterwerk ist auch das einer Literaturverfilmung. Das Buch ist nicht besser als der Film nicht besser als das Buch. Im besten Fall nur ganz, ganz anders. Was hier natürlich fein gesagt ist, wo doch die Vermarktungsexperten der Filmindustrie Tag für Tag mit jedem einnahmeträchtigen Bestseller ganz anderes, stromlinienförmigeres praktizieren. Und der 100-Jährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand, ist bestes Beispiel dafür. Er steigt also zu seinem 100. Geburtstag aus dem Fenster des Altenheimes. Der 100-Jährige schnappt sich einen Koffer voller Geld und hat »Ich will meinen Koffer haben«, hat von da an eine debile Rockerbande auf den Fersen. »Und zwar morgen!« Da Allan aber auch mit seinen 100 noch rüstig lakonisch wie pragmatisch ist, prallen Drohungen »Sonst mache ich Hackfleisch aus dir« von ihm gänzlich ab. Hilfreich in diesem Zusammenhang ist allerdings auch »Er ist ja ganz schön geflogen«, dass Allan Zeit seines Lebens begeistert war von jeglicher Art von Sprengstoff. Warum? Das erfahren wir in den Rückblenden im Film. Denn der 100-Jährige ist nicht nur Krimikomödie, Gangstergroteske, Roadmovie, sondern auch eine opulente Zeitreise. Wie im Roman von Jonas Jonasson erfahren wir in Rückblenden von Allans bewegtem Leben im 20. Jahrhundert. Er begegnet Einsteins Bruder, gibt Oppenheimer entscheidende Hinweise zur Atombombe, säuft mit Stalin, landet anschließend im Gulag, trifft Franco und kämpft im Spanischen Bürgerkrieg, um dort so manche Ladung hochgehen zu lassen. Natürlich, die schrieb fast jeder Rezensent auch des Buches, Allan ist ein schwedischer Forrest Gump, der aufgrund seiner Naivität, eben der Tom Hanks-Figur nicht unähnlich, das Jahrhundert mehr oder weniger gut überstanden hat. Und wenn Allan immer noch nicht gestorben ist, Punkt, Punkt, Punkt. Nüchtern gesprochen, wenn sich ein Roman 32 Wochen auf Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste hält, solch ein Erfolg muss Folgen haben. Stieg Larsson gibt da einen vor. Die Verfilmung seiner Millennium-Trilogie hat ihrerseits gar ein US-Remake bekommen. Und auch beim Roman Der 100-Jährige war klar, dass die mediale Vermarktung weitergehen würde, um nur einmal im Skandinavischen zu bleiben, wie bei Mankel, wie bei Adler Olsen, wie bei Håkan Nesser und. Auch die Fans von Jonas Jonasson wollen das, was sie beim Lesen in ihrer eigenen Fantasie gesehen haben, jetzt aber noch einmal richtig da auf der Leinwand sehen. Gib dem Affen Zucker, so heißt das Erfolgsrezept des erfolgreichen Produzenten in heutigen Jahren. Und so kommt eben nicht nur jeder Bestseller, sondern gar jeder Comic-Superheld zu seiner eigenen Verfilmung. Also Buch, geschrieben, gezeichnet, Hörbuch, Film, dann noch das Buch zum Film. Noch irgendwas vergessen? Sagen Sie mal, sind Sie auf der Flucht oder was? Nein, also wir sind völlig harmlos. Hauptsache keiner ist Bettnässer, das mag ich nicht. Sonst müssten Sie in der Scheune schlafen. Regisseur Felix Herngren schafft im Film Der 100-Jährige allerdings nicht viel mehr als die Aneinanderreihung der skurrilen Szenen, die der Roman vorgibt. Der Film wird so zur bebilderten Kopie eben dieses Romans, nicht mehr. Harry Potter lässt grüßen. Der Erfolg im anderen Medium macht noch lange keinen guten Film. Der 100-Jährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand, ist keine dieser interessanten Literaturverfilmungen, die aus der Vorlage Neues schaffen würden. Hier ist Kopie Kalkül. Coppolas Apocalypse Now, wie gesagt, Fassbinders Berlin-Alexanderplatz, Anthony Minghellas Der englische Patient, Michel Gondrys Boris Vian-Adaption Der Schaum der Tage, Fernando Mereisch Der ewige Gärtner oder Bertrand Taverniers wunderbarer Film Die Prinzessin von Montpensier. Sie sind Beispiele für herausragende, grandiose Literaturverfilmungen. Wiederkäuen ist das Geschäft dieser Filmemacher nicht. Vielleicht war es ja gar ein Segen, dass Winston Grooms Roman Forrest Gump über die Zeitreise eines zeitgenössischen Parsival hierzulande gar nicht so bekannt war. Robert Zemeckis Film Forrest Gump nämlich nahmen 1994 die wenigsten als Literaturverfilmung wahr, sondern als Film, der dastand als eigenes Werk. Für sich ein Segen. Und wenn's hier dann schon ins Religiöse driftet, so sicher wie das Amen in der Kirche ist wohl dennoch Folgendes. Die Analphabetin, die rechnen konnte, Jonas Jonassons Roman, den er nach Der 100-Jährige geschrieben hat, erzählt von, nein, nicht von einem Naiven, sondern von einer naiven Frau, nicht Mann, die in die große Weltpolitik gerät. Dass das Jonassonsche Erfolgsrezept schon jetzt natürlich nicht nur Buch, sondern auch Hörbuch ist, klar. Dass für die Analphabetin allerdings jetzt auch schon ein Drehbuchautor in die Tasten kloppt, das ist unter pekuniären, merkantilen, sprich den Verwertungsaspekten, ebenso klar wie die Brühe mit den Klößen.